herzlich willkommen zum Uncast Folge 114 Mistgabeln. Was damit auf sich hat, das kommt gleich in den Themen. Aber es gibt auch diese Woche interessante News. Google Maps, Google Now, WhatsApp, Samsung, Powerskin und The Voss meldet sich auch noch zu Wort und vieles mehr. Im Laufe der Sendung werden wir alles aufklären, was ich da jetzt gesagt habe, um euch neugierig zu machen. Herzlich willkommen nochmal und gleich geht's los, würde ich sagen. Ja. Eine Sache vielleicht noch kurz was. Der Mo hat noch keinen Beitrag geschickt über sein Tablet, aber er hat es schon, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, er hat es schon, das Nexus 7, und dann kann das nicht mehr lange dauern. Ich hoffe, dass nächste Woche die ersten Berichte von ihm eintreffen. Und der Philbo hat ja schon ausführlich darüber berichtet, habe ich auch vorgelesen, letzte Sendung. Und Ash hat auf Google Plus noch etliches nachgeschrieben. Und wer da noch interessiert ist, kann das auf Google Plus noch lesen. Google hat sich was geleistet diese Woche, nämlich mal klar Stellung zu beziehen zu einem einheitlichen Android sozusagen. Das hat eigentlich jetzt nichts mit der Oberfläche zu tun, mit der Android-Oberfläche, sondern mehr mit dem, was darunter liegt, nämlich mit dem Betriebssystem an sich und der Kompatibilität dessen. Folgendes ist passiert. Asus hat ja dieses Aliyun-System, Betriebssystem für Handys bzw. für Tablets, versucht zu starten. Die haben das entwickelt und das hat Google nicht gefallen. Nicht, weil Google so böse ist, wie natürlich in den verschiedenen Apple-Fan Tümpeln da zu lesen ist. Ja, dann kriechen alle Apple jetzt wieder von so hinter den Steinen hervor, ja, und finde das natürlich gut, das gefundenes Fressen, aber die Hintergründe sind natürlich ganz anders und das tue ich euch jetzt ganz ruhig und gelassen erklären. Ja, also dieser Aliyun oder dieses Aliyun, das ist ein Android-Klon sozusagen. Also ein System, das von Android abgewandelt wurde, sogenanntes Forking. Ja. Das hat Google eben nicht behagt und man hat Asus untersagt, das anzubieten. Das kann Google machen aus folgendem Grund. Nicht, weil etwa Google jetzt super böse geworden ist und verbietet alles andere außer dem Original Android zu nutzen. Nein, schon müssten ja auch Amazon das verbieten, sondern weil Asus Mitglied der Open Headset Alliance ist. Und diese Open Headset Alliance haben sich selbst in Verträgen dazu verpflichtet, keine inkompatiblen Android-Clones herzustellen, um eben dieses Forking zu verhindern. Was ist denn jetzt Forking? Gut, vielleicht wisst ihr es alle schon, falls es Hörer gibt, die es nicht wissen. Aus einem bestimmten, meistens eben Open Source Produkten wird quasi Teile davon verwendet und in eine andere Bahn sozusagen gelenkt, ja, um es mal ganz allgemein zu halten. Dadurch werden Inkompatibilitäten klar hervortreten. Das bedeutet, dass zum Beispiel zwar etwas auf Android laufen könnte, aber noch lange nicht auf Aliyun und so weiter. Und dieses Forking hat schon viel angerichtet, würde ich mal sagen. In der Linux-Szene ist es eigentlich schon fast gang und gäbe, aber auch dort ist es bei vielen nicht gerne gesehen, weil das eben ganze Projekte entzweien kann und gar vernichten kann. Wenn dann nämlich eben die Manpower auf einmal verteilt wird auf verschiedene Forks. Und dann ist es auch schon passiert, dass alle Forks niedergingen und eben dann das ganze Projekt runtergerissen haben. Forking ist allerdings bei Linux nicht ganz so übel wie jetzt hier im Android-Hardware-Bereich, denn hier kommt ja noch ein ganz anderer Faktor kommt da noch dazu, nämlich der Kunde, der dann eventuell ein Gerät kauft und eben dadurch das ganze Ökosystem verwässert. Und darum geht es auch, um dieses Ökosystem, das eben für Android klar abgesteckt werden soll. Asus darf auch natürlich andere Betriebssysteme, und das machen sie auch, wie auch Samsung und HTC und so weiter, darf auch andere Betriebssysteme verkaufen und nutzen. Das ist zum Beispiel auch Windows 7, Windows 8. Das alles benutzt die Asus auch, beziehungsweise eben die anderen Firmen. Kein Problem, auch wenn man Mitglied der Open Headset Alliance ist. Aber wenn man Mitglied der Open Headset Alliance ist, dann darf man eben keine inkompatiblen Klone herstellen, inkompatible Forks von Android. Da haben sich alle vertraglich verpflichtet dazu und da pocht eben Google jetzt mal drauf, dass das so ist. Forking ist für den Hardware-Bereich katastrophal, weil alle reden ja über Fragmentierung. Aber die wahre Fragmentierung, das wäre eben dieses Forken. Ich habe ja immer gesagt, Fragmentierung gibt es so nicht. Und da bleibe ich auch dabei. Es gibt keine Fragmentierung im Android-Bereich. Die Tatsache, dass man verschiedene Betriebssystemversionen hat, ist keine richtige Fragmentierung. Forking, das wäre allerdings eine ganz drastische Fragmentierung. Das sieht man ja auch an dem Kindle Fire. Kindle Fire ist so ja nicht als Android-Gerät im Prinzip zu bezeichnen. Er fliegt auch aus allen Statistiken raus, die Google so sagt, ja, also die Zahlen, die Statistiken, da ist auch Amazon mit dem Kindle gar nicht dabei, weil es ein komplett anderes System im Prinzip ist, auf Basis von Android. Warum wurde jetzt Google nicht böse, als Amazon das gemacht hat? Klar, weil Amazon eben kein Mitglied dieser Open Headset Alliance ist. Asus hat mehrere Möglichkeiten. Entweder sie hören auf, Android zu forken, oder sie treten aus der Open Headset Alliance aus. Samsung hat hier sich anscheinend dafür entschieden, in der Open Headset Alliance zu bleiben und hat eben jetzt den Start von Alyun gestoppt. Und damit ist das Projekt erstmal vom Tisch. Ob da im Hintergrund noch Verhandlungen gibt, da kann man auf jeden Fall davon ausgehen. Ja, auf jeden Fall will jetzt dieser Partner im Asus, das hat Alibaba bekannt gegeben. das ist auch eine Firma, die eben da den Bereich tätig ist und da quasi dieses OS dann mit entwirft. Die haben eben mitgeteilt, dass der Partner eben da gestoppt hat, diese Verbreitung von diesem Alyun OS. Damit ist es eigentlich gegessen. So, das, wie gesagt, wird jetzt ausgeschlachtet von den verschiedensten Seiten und auch Heise hat mal wieder eine sensationslüsternde Schlagzeile gemacht. Der Artikel an sich ist nicht zu beanstanden, da wird es eigentlich genau erklärt, ja, aber wer klickt denn das schon an, wenn das heißt einfach nur Google nimmt sich das Recht, ein Mitglied der Open Headset Alliance eben zu maßregeln. Ja, Das hört sich nicht gut an, das ist auch zu lang. Also schreibt, heiße, Google sieht Allions als illegalen und raubkopierenden Android-Abkömmling. So. Also zunächst mal, illegal ist gar nichts. Das hat Google nie gesagt. Nie. Ja. Google hat nur eben klar gemacht, dass das Forking so in diesen Verträgen ausgeschlossen wurde und dass man sich bitte an die Verträge halten sollte. Und Raubkopien, ja gut, da wurden eben schon Raubkopien gefunden von den nicht öffentlichen Applikationen wie zum Beispiel Google Mail und so weiter. Die sind ja nicht Open Source und die sind nicht frei verfügbar. Das sind proprietäre Anwendungen und die dürften da gar nicht zu finden sein auf Allion, aber in dem Store waren sie eben zu sehen. Und das hat auch Rubin vorgeworfen. Nur die Schlagzeile hier suggeriert natürlich, als ob Allion eine Raubkopie von Android ist. Das geht ja gar nicht, weil Android ist eben ein Open Source Projekt, also eine Raubkopie ist es auf keinen Fall und das hat auch Google nie gesagt, aber es ist eben ein unerwünschter Fork, der ebenso nicht Bestandteil von den Verträgen war, die Asus eben bei dem Eintritt in diese Allianz zugestimmt hat. So. Also, im Prinzip kann man das Thema damit abhaken. Ja, Google hat hier richtig, wie ich finde, reagiert, denn sonst wäre, ich sag's überspitzt, aber realistisch, wäre das Anfang vom Ende von dem Android-Ökosystem, wenn sich hier praktisch in den eigenen Reihen, in der eigenen Allianz die Betriebssysteme spalten würden, dann wäre das also äußerst übel und ja, der nächste wäre dann vielleicht Samsung, der dann ein Samsung OS macht, das ja nicht richtig kompatibel ist zum Android-System, aber eben auf Android weiterhin basiert, damit quasi versucht, die Stärken von dem Android zu nehmen, von der Allianz zu profitieren, aber dennoch nicht kompatibel zu sein zu Android und somit sich an nichts zu kümmern braucht, was eben Google vorgibt, so wie das eben Amazon gemacht hat. Das kann auch Samsung machen. Nur müssen sie dann eben aus der Allianz austreten, aus der Open Headset Alliance und dann eben auch die negativen Folgen tragen. Nämlich zum Beispiel keinerlei Unterstützung mehr von Google und auch nicht von der echten Android-Seite dann. Und das wäre dann eben auch nicht so toll. Das wissen solche Firmen wie Samsung und das weiß offenbar auch Asus, sonst hätten die nicht so reagiert, sondern hätten als logischen Schritt dann gesagt, okay, dann treten wir eben aus der Open Headset Alliance aus, nehmen Google Android quasi erstmal nur noch so, das darf man ja auch, und solange eben unser System Allion noch nicht sich durchgesetzt hat. Weiß zwar nicht, warum man das überhaupt machen will bei Asus. Vielleicht geht denn dahinter auf Grundeis, ja, wegen den vielen Klagen, die Apple macht. Das sollte vielleicht Asus auch mal ein Herz fassen und hier auch wie Samsung eben dann den Klagen sich gegenüberstellen, statt dass man hier den Schwanz einzieht und versucht, was Eigenes zu machen, nur damit man aus der Schusslinie ist. Dürfen sie eben gern machen, nur eben nicht auf Kosten von der Open Headset Alliance. Gut, damit komme ich auch schon zu den News und da stach mir ins Auge, aua, Google Maps Deutsche Bahn, die kooperiert jetzt mit Google zusammen und das bedeutet, man kann jetzt Fahrpläne der Deutschen Bahn abrufen oder in Android, in Google Maps genauer gesagt, bei der Navigation auch, bei der Routenberechnung etc. etc. Das ist schön und gut, das funktioniert auch schon seit heute, wie ich das gesehen habe. Hab das vorhin mal ausprobiert. Nicht dabei sind momentan die Regionalverkehrsbetriebe, also beispielsweise sagen wir mal jetzt die Karlsruher Verkehrsnetze, die sind eben da nicht angeschlossen. Ja, also da werden nur die Routen nur berechnet mit den Verbindungen der Deutschen Bahn und S-Bahn. Also private Unternehmen gibt es da nicht. Warum? Klar, die Daten wurden der Bahn zur Verfügung gestellt, zur Verwendung für die Bahnauskunft. Und die anderen Nahverkehrsbetreiber, die wollen dann eben wohl ja entweder eigene Verträge aushalten, wenn auch kostenlos, oder eben sogar Geld dafür verlangen. Die haben sich ja auch schon öfters bekriegt mit App-Anbietern und haben denen zum Beispiel auch untersagt, ihre Daten zu benutzen. Ich finde, das sollte eigentlich allgemeingut sein. Vielleicht sollte die Politik da mal einschreiten und klar machen, dass Fahrpläne öffentlich sind. Und dass die Firmen keine Handhabe haben, die Daten zu schützen. Dass sie also quasi copyright-frei sind. Aber gut, so ist es eben nun mal nicht. Die denken, die Daten gehören ihnen. Und damit sind halt eben die Kunden, die Privatkunden mal wieder eben denen man die lange Nase zeigt. Und so ist das halt mal. Ne? Super geil. Aber die Bahn hat sich zumindest mal ein Herz gefasst. Nach 2 Jahren Verhandlungen, nach 2 Jahren haben die jetzt zugesagt. Man kann es jetzt machen. Allerdings, ich habe noch ein paar Einschränkungen. Ich weiß nicht, ob das noch nach und nach eingeführt wird. Hier bei Google Now zum Beispiel bekomme ich noch keine Fahrpläne angezeigt, wenn man sich in der Nähe des Bahnhofs befindet, bei dem Google Transit. Das heißt also, wenn man zum Beispiel Google Navigation wählt und da sieht man ja das Autosymbol, ein Fußgängersymbol und dazwischen ist eben das Symbol für die öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn man die dann anklickt, dann kann man eben hier seine Route planen, inklusive den Abfahrtszeiten von den Bahnen, den Linien werden angegeben und so weiter und so weiter. Also richtig gut. Also man kann es richtig benutzen, wenn man eben ausschließlich auf Bahn und S-Bahn setzt. Die Verbindung zu den Bahnhöfen beispielsweise kriegt man dann eben nicht angezeigt. Noch nicht. Das will Google auch noch machen. Also auch auf der großen Maps-Version. Maps-Version, bla bla. Auf maps.google.com im normalen Internet ist das auch zu benutzen. Man kann also auch da Routen so planen mit den Zeiten von den Bahnen. Ja. Gut, also ja, wie gesagt, bei Google Now ist da noch nichts zu sehen. Da wird noch nichts angezeigt. Ich hoffe, dass das noch integriert wird. Und weil das wäre jetzt wirklich wichtig, wenn man zum Beispiel dann an einer Haltestelle steht oder an den Bahnhof geht, dass man dort eben die kompletten Fahrpläne abrufen kann von diesem Bahnhof auf Google Now oder eben entsprechend, was Google Now gespeichert hat, wo man denn hauptsächlich hinfährt und dann entsprechend die Zugverbindung aufruft und so weiter und so weiter. Weil ja, die Route planen, sage ich mal, ist zwar schon eine kleine Erleichterung, aber ja. Es wäre schon gut, wenn es eben mit Google Now so gehen würde, wie es auch mal versprochen wurde. Man ist an einer Haltestelle und da kriegt man von dieser Haltestelle die aktuellen Ankunfts- bzw. Abfahrtzeiten angezeigt. So sollte das normalerweise sein. So, ich bin mal gespannt, wann das kommt. Ich behalte das auf jeden Fall im Auge. Aua, schon wieder. Google Now übrigens hat auch den NFL-Start verpatzt. Ja, scheint zwar behoben worden zu sein, der Fehler. Und zwar war das das erste Spiel, beziehungsweise die ersten Spiele, der erste Spieltag in der NFL. Da hatte ich natürlich meine Lieblingsmannschaft, die Pittsburgh Steelers, eingestellt, ganz klar. Ja, und was passierte dann? Sollte eine Karte vor dem Spiel, während dem Spiel und nach dem Spiel angezeigt werden bei Google Now? Und was kam? Nichts. Stattdessen, ich glaube, ein Tag oder sogar 2 Tage später kommt eine Karte mit dem Ergebnis drauf. Gut, also da ging tierisch was schief. Ich habe zuerst gedacht, naja, okay, ist bestimmt wieder, weil ich eben nicht in den USA verweile. Moment, aber so war es dann nicht. Auch die Leute in den USA haben krampfhaft auf das Ergebnis gewartet und Ja, es ist tatsächlich ein Bug gewesen. Offenbar hat Google Now eben die Ergebnisse nicht angezeigt. Ich weiß nicht, ob das bei jetzt anderen Sportveranstaltungen genauso war oder ob das jetzt ein spezielles NFL-Problem war. Na gut, die anderen Informationen, die man sich zusätzlich davon abrufen kann über dieses Google Now ist ganz gut. Das ist also das Recap and Highlights und eben die Score und so weiter, alles schön aufgelistet und das sind Links, die direkt auf die offizielle NFL-Seite leiten dann. Ja, scheinbar ist der Fehler jetzt behoben, weil eben am zweiten Spieltag gestern wurde das Ergebnis der Pittsburgh Steelers beziehungsweise die Karte vorher mir schön präsentiert, ja, und angezeigt. Und während des Spiels kam allerdings keine Karte hier zum Vorschein. Also das war wieder mal bedenklich, aber es kann natürlich sein, da ich vorher die Karte weggeklickt habe, dass es deswegen eben keine Benachrichtigung mehr gab. Ich halte das beim dritten Spieltag mal im Auge. Und wenn das bei der Bundesliga genauso ist, werden einige Fans hier ziemlich fluchen, denke ich. So, und wieder mal darf ich auch eins von meinen Lieblingsthemen ansprechen. Haha, WhatsApp, schon wieder eine Warnung wegen Kontendiebstahl. Ja. WhatsApp sicher jetzt von wegen. Diese Ankündigung, dass jetzt nach langem Hin und Her übrigens, nach langem Hin und Her, dass jetzt Daten verschlüsselt übertragen werden, das ist ja nur die halbe Miete. Was für eine Verschlüsselung man nimmt, wurde auch nicht gesagt. Ich habe das schon mal angesprochen, sehr, sehr dubios alles. Und jetzt ist eben wieder von Heise demonstriert worden, dass es mit frei verfügbaren Werkzeugen, also Apps und ähnliches Analyseprogramme gelungen ist, also Nachrichten zu verschicken, die von einem fremden Nutzer kamen. Also man konnte vorgaukeln, dass man jemand anderes ist und man konnte sogar Nachrichten von jemand anderem empfangen. Ja, und dann, klar, ist natürlich klar, dass man ruckzuck den Account dann übernehmen kann und dann, das war's dann. Ja. Und es gibt momentan keine Möglichkeit, diesen Angreifer dann wieder auszusperren. Ja, also im Prinzip sind die WhatsApp-Accounts quasi schutzlos im Moment. Wann und ob das hier gemacht wird oder geändert wird, weiß ich nicht. Auch das ist, wie immer, ich sag's immer wieder, für mich wieder ein Grund, weiterhin bei E-Mail und Google Talk bleiben. Beides ist bewährt und sicher. Und an die Mail kann ich alles anhängen, was ich will. Und nicht nur die paar Dateiformate, die eben WhatsApp zulässt. Also WhatsApp, die unnötigste App überhaupt, ist auch noch unsicher wie eh und je. Samsung hat auch was Wahres gesagt in ihrer Werbung. Ich möchte das jetzt gar nicht im Einzelnen hier lang besprechen, oder vielleicht doch, mal sehen. Auf jeden Fall haben die hier das iPhone 5 gegen das Galaxy S3 antreten lassen in ihrer Werbung, die auch demnächst erscheint. Im Internet ist sie ja schon draußen. Und ein unfairer Vergleich, ja, weil das iPhone 5 überhaupt nichts dem Galaxy S3 entgegenzusetzen hat. Ja. Fantastisch übrigens auch, dass sie sogar noch was weggelassen haben. Ja. Im Prinzip, wenn wir gerade mal gucken, dass es auch tatsächlich so ist, ja. Also in der Tat haben die nämlich das eins von den ganz wichtigen Sachen weggelassen, der Prozessor. Der Dual-Core-Prozessor vom iPhone 5 wurde nämlich noch nicht mal verglichen mit dem Quad-Core-Prozessor von Samsung Galaxy S3. Sonst wird der Vergleich noch schlimmer ausfallen. Gut, aber wie gesagt, es ist total unfair, weil das Galaxy S3 spielt in einer ganz anderen Liga, ganz eine Liga höher als das iPhone 5. Von daher ist schon ein bisschen gemein, was Samsung da macht. Aber, tja, Samsung hat den Krieg nicht angefangen. Für Samsung, für das S3 gibt es auch noch was anderes. Und zwar ein sogenannter Power Skin. Ja. Es ist was ganz Faszinierendes. Und zwar, ich hole da jetzt mal ein bisschen weiter aus. Also, diese Firma, die diese Power Skins herstellt, hat eben da die Idee gehabt, naja gut, die meisten Smartphone-Besitzer haben Probleme mit ihrer Akkulaufzeit. Was können wir dann machen, dass man naja, quasi die Akkulaufzeit verlängern können, ohne dass man hier Sachen mitschleppen muss ständig. Ja, man fügt sie in eine sagen wir mal, Hartschale mit rein, die das Handy auch gleichzeitig noch schützt. Ja. Da drin, in dieser Schutzhülle, die wirklich sehr, sehr elegant noch aussieht, ja, und auch anzeigen hat, wie der Batteriestand von dem Akku ist, der in diese Schale eben mit integriert ist. Und das ist doch schon eine interessante Geschichte. 1500 mAh Akku ist also da mit drin. Das heißt also, dass die Standby-Zeit deutlich erhöht wird und auch die Nutzungszeit. Auch interessant und wichtig, immer wichtiger jetzt für die Zukunft, NFC funktioniert auch weiterhin, denn normalerweise ist es so, sobald man eine etwas dickere Schutzhülle drauf hat, ja, auch mit normalen Schutzhüllen gibt es da schon Schwierigkeiten, dann funktioniert das NFC nicht mehr richtig. Klar, wenn man zum Beispiel einen anderen Akku reinmacht, wird das eh nicht mehr funktionieren, wenn man hinten die Schale austauscht. Deswegen haben die eben jetzt speziell in diese Power Skin NFC auch integriert, damit es eben funktioniert und richtig übertragen wird, so dass man das also aus dieser Funktionalität weiterhin ganz normal nutzen kann, trotz diesem Power Skin. $80 kostet das Ganze, bei uns noch nicht erhältlich. Ich hoffe, dass es auch bei uns jetzt offiziell gibt. Ich kann mal nachschauen, weil so eine große Firma ist da eigentlich relativ schnell. Ich würde mir wünschen, dass es das auch für meins gibt, aber naja. Gucken wir mal. Da haben wir ja schon was. Ist es das? Jawohl. Gute Nachrichten, genau. Also, das gibt's hier sogar schon zu kaufen. Ich sag's mal, ist ja egal. Ich habe das jetzt gerade bei Amazon mal nachgeguckt. Das kostet 54,99. Und das ist dieses Power Skin Battery Case für das Samsung Galaxy S3. Ja. Ich hoffe, dass es auch noch für andere Telefone mal rauskommt. Hier, vielleicht fürs Nexus S. Ich glaube nicht, dass sie da noch was machen dafür. Okay, aber auf jeden Fall eine super gute Idee und super gute Funktionen integriert und natürlich, klar, was man auch von einer guten Hülle erwartet, ein Schutz gegen Fallen und auch gegen Staub. Ja, so soll das sein. Dann The Boss. Steven Wozniak hat sich zu Wort gemeldet, und zwar was die Apple Patent Kämpfe, Kriege anbetrifft, ja. Und da hat sich was klare Worte dafür gefunden, und ich lese es einfach mal so vor. Er hat darauf geantwortet, auf die Frage hin, was er denn davon jetzt hält. I hate it. I don't think the decision of California will hold. And I don't agree with it. Very small things, I don't really call that innovative. Und weiterhin, I wish everybody would just agree to exchange all the patents and everybody can build the best forms they want to use everybody's technologies. Ja, so sollte das doch sein. Also, interessant ist, dass er sagt, die Gerichtsverhandlung von, also in Kalifornien von dieser komischen Richterin da, also sieht, dass sie nicht Bestand haben wird, dass es in dem Appeal, ja, also in dem Einspruch, den da Samsung quasi machen kann und auch machen wird, dass es da eben in der neuen Verhandlung oder wenn das eben dann dazu kommt, dass es eben revidiert wird, dieses Urteil, dass dieses Urteil keinen Bestand haben wird. Auch das hatte ich ja auch gesagt. Also wenn da alle mit gesundem Menschenverstand rangehen, dann werden sie diese Entscheidung über diese patriotischen Jury da nicht akzeptieren und werden das Urteil als ungültig erklären. Ja, definitiv. Und das zeigt aber auch mal wieder die Größe von Steve Wozniak, ja, dass eben hier er sich keine Apple-Brille aufsetzen lässt. Ach, wären doch nur alles so bei Apple wie Wozniak, dann ja, dann hätte es wahrscheinlich Android nie gegeben, weil das wäre dann das ultimative, die ultimative Hardware, denke ich, mit offenen Systemen und allem drum und dran, so wie man sich das vorstellt, von jemand, der immer dafür war, dass alles frei verfügbar ist, was er entwickelt. Ja. Tja, so ist das. Also nicht jeder will einen thermonuklearen Krieg gegen die Mitbewerber von Apple. Aber solange Apple an sich als Firma nicht dem Woz und seinen Ideen folgt, bleibt denen nichts anderes übrig, als das zu machen, was Google jetzt macht, nämlich sich vorzubereiten auf den Patentkrieg und alles in die Waagschale zu werfen. Das, was ich auch gesagt habe, wo ich gesagt habe, Google, hier, jetzt muss was passieren. Ich verlange von Google, dass ich als Android-Nutzer knallhart verteidigt werde. Ja, dass Google jetzt knallhart zurückschießt gegen Apple mit denselben Waffen. Ja, und da muss was gemacht werden, weil ich war jetzt gerade am Samstag auf einem China-Festival und da hat die Firma Huawei Handys und Tablets gezeigt. Und dann habe ich tatsächlich jemand in diesem Vorführungszelt gesehen, der seiner Freundin erklärt hat, ach siehste, das ist diese iPhone-Kopie. Ihr könnt natürlich vorstellen, was ich dem dann alles erzählt habe, ja. Und seiner Freundin, die auch dann genickt hat, als ich gesagt habe, ja, nur dass das Teil ein bisschen besser ist als dieses iPhone, also dementsprechend auch keine Kopie ist und die Freundin sehr genickt hat, erst versucht hat, das zu ignorieren. Ja, auf jeden Fall, da muss auf jeden was dagegen gemacht werden. Da muss Google dafür sorgen, dass es in der Öffentlichkeit auch bekannt wird, dass was Apple hier abzieht, dass es falsch ist, dass es Lügen sind, die Apple verbreitet, und auch, dass eben hier Google mit Android sehr viel Neues gebracht hat, sehr viele Innovationen, und das kann eben in einer Welt, die offenbar nur noch nach Patenten lechzt, ja, also einer juristischen Welt, ja, kann eben das nur so erreicht werden, dass man eben mit denselben Waffen zurückschießt. Das wurde ja auch immer Google vorgehalten. Tja, dann hätten die sich das müssen eben früher schützen lassen. Das wird Google jetzt auch tun, alles. Ja, und knallhart diese Patente auch zum eigenen Schutz einsetzen. Ja. Denn es muss einen Gegenschlag geben, das ist ganz klar. Sonst ist der Ruf von Android ziemlich ruiniert. Wir sehen das ja als, sag ich mal, als Android-Fans, ich glaube, das kann man sicherlich sagen bei den Hörern, die eben diesen Podcast hören, dass es Android-Fans sind. Wir sehen das halt schon, sag ich mal, anders. In dem Fall sogar richtig, ja, würde ich mal sagen. Dass es eben nicht so ist, wie das momentan dargestellt wird. Aber wenn man jetzt nur mal die Mainstream-Presse liest, ja, und gerade in der Öffentlichkeit in der USA, dann müsste ja jemand, der ein Samsung-Handy hat, ja so einer sein, der Raubkopien unterstützt, ja, oder Patentverletzungen gutheißt und so weiter. Und das kann natürlich nicht sein. Ja, also dass man Android-User hier versucht abzustempeln als Leute, die Kopien nutzen, das sowas geht schon mal gar nicht. Ja. Und das kann man nur machen, wenn Apple jetzt genauso medienwirksam knallhart zurückschlägt und harte Urteile gegen Apple erwirkt, die richtig wehtun. Und auch hier hat der David Loy, Googles Vice President in Corporate Development, dann auch hier deutliche Worte gefunden. Auch das lese ich schon mal in Englisch im Original vor. We actually didn't invest in a patent ecosystem. We weren't patenting things as aggressively as we should have been. We didn't really believe rounded corners were patentable. We just didn't buy into that notion of protecting our intellectual property, and it, referring to Samsung's landslide loss to Apple, was a wake-up call. Ja, also sie wurden quasi aufgeweckt. Sie hätten niemals gedacht, dass man runde Ecken patentieren kann. Aber wenn dem so ist, dann muss eben auch Google das genauso tun. Alles patentieren lassen, was kommt von Google. Jede Kleinigkeit, und dann knallhart in die Schlacht ziehen, wenn Apple kommt und diese Kleinigkeiten verletzt. Und das machen die andauernd. Und er sagt auch weiter, I'm hoping that we are kinda over the hump in terms of how people value patents, and the thermonuclear world is not the world we are going to live in. Also er hat die Hoffnung, dass eben, dass jetzt quasi über den Berg sind mit dem, was eben an diesen Patenten da angerichtet wurde schon, sage ich mal, frei übersetzt. Aber, und dass eben diese thermonukleare Welt nicht die Welt wird, die in der wir weiter leben werden. Aber es wird auch kein Hehl draus gemacht, dass eben jetzt Google bereit ist, wenn Apple, beziehungsweise eigentlich ist es schon zu spät, ja, dass Google bereit ist, jetzt zurückzuschlagen, und da muss ich sagen, ja, bitte. Also selbst wenn jetzt, sagen wir mal, das aufhören soll, ich bin auch dafür, dass es aufhört, aber zuerst muss mal ein vernichtender Schlag gegen Apple von Google geführt werden, bevor ich zufrieden bin, ja, und die Patentschlacht überhaupt aufhören kann. Weil momentan sieht es ganz klar so aus, dass Android wesentlich mehr eingesteckt hat, als ausgeteilt wurde. Und jetzt muss erstmal wieder Gleichstand herrschen. Das heißt, Google muss jetzt erstmal kräftig zurückschlagen, einen vernichtenden Schlag versetzen. Und dann kann man es einigen. Jetzt einigen, das wäre eine Kapitulation. Und das geht schon mal gar nicht. Ja. Also ich möchte auch einen Rückhalt haben, ja, in dieser Sache. Es gibt auch noch Windows Phone 8, und ich glaube kaum, dass das Windows, dass Microsoft sich ohne Gegenschlag hier abfinden würde. Ja. Gut, gut, gut, gut. Also, dann, was haben wir noch? Android Chrome. Genau, das ist mal wieder was Erfreuliches. Das Android Chrome bringt einige kleine Verbesserungen. Und zwar ist das im Einzelnen, dass jetzt eben bei YouTube zum Beispiel die Kontrollen da funktionieren, also vor und zurück spulen und so weiter, das funktioniert jetzt richtig. Es wurden ein paar Probleme mit Third-Party-Oberflächen gelöst. Ja, das heißt also, wenn in einem Programm zum Beispiel Chrome aufgerufen wird, das wurde verbessert. Und jetzt werden auch die ortsbezogenen Einstellungen, ja, also im Systembereich von Android eingestellt und nicht erst in der Applikation separat nochmal. Keine Ahnung, warum man das vorher gemacht hat, aber okay. Ein größeres Update kam bei Google Drive. Ja, da ging es richtig rund. Man kann jetzt tatsächlich Ordner anlegen, in bestimmte Ordner hochladen und bestimmte Ordner verschieben. Das ging nämlich vorher gar nicht. Man kann den Inhalt filtern jetzt, ja, nach Filetypen beispielsweise. Und endlich eine kleine Funktion. Man kann jetzt auch Kommentare erstellen und beantworten in dem Dokumenteneditor. Ja. Es gibt jetzt einen grundsätzlichen Table Support in diesem Editor. Ja. Pinch to Zoom kann man jetzt nutzen in dem Editor. Also das ist richtig schön. Und die Fonts werden jetzt angezeigt. Also tatsächlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel spezielle Fonts benutzt in dem Google Docs, sagen wir mal im Web, ja, und die könnt ihr auch jetzt tatsächlich sehen in dem Editor im Handy. Sehr schön gemacht. Das fand ich immer sehr, sehr schade, wenn man ein schön aufbereitetes Dokument hat und sieht es dann auf dem Handy, normale 0815 Fonts, so hat es nicht ausgesehen. Jetzt ist es wieder deutlich verbessert. Und man kann jetzt auch Dateien drucken mit dem Google Cloud Print. Auch das geht jetzt. Sehr schön. Und man kann sogar Uploads, die unterbrochen wurden, wieder aufnehmen. Ja. Schön. Also da wurde etliches gemacht. Das kann man sogar richtig nutzen. Das dürfte vor allem die Tablet-Besitzer freuen, die vielleicht da ein bisschen mehr mit rumtüfteln in dem Editor. Jetzt würde ich mir nur noch wünschen, dass die Bearbeitung online ein bisschen schneller vonstatten geht. Da werden zu viele Daten übertragen. Ich weiß gar nicht, was da hier im Hintergrund rumgeschaufelt wird. Aber wenn man da im 3G-Netzwerk, wo gemerkt mit guter, schneller Datenverbindung, hier auf Edit drückt, dann dauern das schon mal etliche Sekunden, bis es da losgeht. Und das ist eben für eine schnelle Notiz zu machen, zu langsam. Ja, da muss was gemacht werden. Vor allem, wenn man die Datei schon offline hat, also quasi offline bearbeiten kann. Sobald eine Netzwerkverbindung besteht, muss man trotzdem warten, bis diese bis es quasi über das Netzwerk aufgerufen wird, statt dass es sofort anfängt mit der Offline-Bearbeitung. Ich hoffe, auch das wird nochmal gelöst. So, Amazon bringt auch noch was, und zwar In-App-Käufe für echte Waren. Amazon hat ja jetzt den App Store offiziell für Deutschland gestartet, und jetzt geht's auch los mit den In-App-Bestellungen. Das heißt also, zum Beispiel kann eine Firma sagen, okay, man will diese Waffe für seinen Krieger haben, ja, zack, dann kauft man das gegen echtes Geld, ja, richtig, das wird einem dann vom Konto abgebucht, ja, und dann ist man zufrieden oder auch nicht, je nachdem. Jetzt kann man aber mit diesen In-App-Sachen auch echte Dinge, reelle Dinge bestellen. Ja, beispielsweise eine Spielfigur, ja, Merchandise oder irgendwas. Also das heißt, man muss aufpassen, ja, schon drückt man auf einmal auf den falschen Knopf. Ich stelle mir das schon so vor, also man hat dann so eine explizite Applikation, ja, so eine Sex-App, ja, da ist ein In-App-Purchase, dann drückt man drauf und nächsten Tag kommt ein Dildo dann per Post ins Haus und Papi findet das, ja, ganz lustig wird das, juhu. Also aufpassen, jetzt kann man eben sogar echte materielle Sachen in-App bestellen. Das ist schon ziemlich grenzwertig, finde ich, aber naja, gut. Ist vielleicht nur eine Gewohnheitssache, dass es jetzt eben geht. Ja. So, dann komme ich mal zu den Community-Meldungen. Da habe ich eine E-Mail bekommen, die kam eigentlich schon letzte Woche. Ich habe es total verschwitzt. Sorry! Und zwar vom Josef. Der hat nämlich geschrieben, ich habe da mal eine Frage an den Androiden. Und zwar steige ich momentan vom Obst auf Android um. Sehr gut. Endlich, dank Nexus 7 Pro Original Android. Jawohl. Bei dem Umstieg gibt es aber ein paar Problemchen und ich hoffe, du kannst mir helfen. Mir ist aufgefallen, dass ich unter Kontakte 4 Standardgruppen habe, die ich nicht löschen kann. Das sollten aber doch bloß 3 sein. Freunde, Familie, Kollegen. Bei mir sind 4 vorhanden und zudem teilweise Deutsch und Englisch. Irgendeine Idee, Tipp, könnte es sein, dass irgendwie der Google Plus sowie der Facebook-Account hinein synchronisiert etc. Ach ja, toller Podcast, und mach bitte weiter so. Vielen Dank. Ja, in der Tat ist es so, dass durchaus verschiedene Gruppen synken können. Also alles, was mit Google Kontext abgeglichen werden kann, kann dort auftauchen als Gruppe. Ja, bei mir sind auch etliche Gruppen schon vorher dran gewesen. Man sollte auch mal gucken unter contacts.google.com. Ja, da sieht man dann nämlich die Kontakte auf der Web-Oberfläche und dort hat man ein paar Möglichkeiten mehr, das Ganze zu bearbeiten und zu sortieren. Das geht dann etwas einfacher. Bei mir ist zum Beispiel eine YouTube-Gruppe eingerichtet worden, ohne dass ich die jemals angelegt hätte. Genauso wie ein Start in Android. Ja. Und ob das in Englisch oder in Deutsch ist, es kommt darauf an, ob die Applikation, die eben das erstellt, oder der Dienst, die das erstellt, dann eben in Englisch oder in Deutsch ist. Ja. Und dann habe ich hier zum Beispiel noch Commercial, bei mir sind alle Englisch, Family und Friends eingerichtet, wobei ich, wie gesagt, nicht weiß, welche davon ich selbst eingerichtet habe. Ich habe noch ein paar mehr, die ich selbst gemacht habe, wo ich das auch weiß. Das ist schon so lange her. Und dann gibt's auch bei mir noch Circles. Da müssten dann die ganzen Google Plus Kontakte drin sein. Da ein Tipp: Am besten dafür sorgen, dass die Google Plus Kontakte nicht mit dem Kontaktmanagement auf Android abgeglichen werden. Sonst wird's nämlich echt eng, wenn du viele Nutzer hast, einkreist in Google Plus, dann ist ruckzuck dein Adressbuch dermaßen voll, dass du gar nichts mehr finden kannst. Und es braucht dann auch richtig Rechenzeit und das zieht das Handy richtig runter. Also am besten keine Google Plus Kontakte sinken. Man kann jeden Google Plus Kontakt aus der Nachricht, also aus der Google Plus Applikation her, das schicken mit Autovervollständigung, kein Problem. Nur in den Kontakten braucht man normalerweise das ja auch nicht unbedingt drin zu haben. Ne? So. Und bei mir gibt es übrigens auch noch ein Most Contacted Gruppe. Ich glaube nicht, dass ich die angelegt habe. Sowas mache ich normalerweise nicht. Die ist, glaube ich, auch für Android quasi angelegt worden. Jawohl. Also, ich würde das jetzt nicht unbedingt, ich würde mich da jetzt nicht unbedingt damit beunruhigen hier mit den verschiedenen Gruppen. Wie gesagt, das kann durchaus sein, dass auch andere Programme hier etwas anlegen. Du hast einen schönen Screenshot geschickt. Da steht also Coworkers, Family, Freunde und Friends. Ich schätze mal, dass das Friends gleich hier möglicherweise von Facebook gemacht wurde. Coworkers kann ich mir das wirklich nicht vorstellen. Also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber einfach die Gruppen ignorieren oder mal schauen, wenn du in ein oder anderen App was sortierst in eine Gruppe, ob das dann in eine entsprechende andere Gruppe reingelegt wird. Ja. Die Standardgruppen allerdings, das ist richtig, die kann man auch nicht löschen. Ja, das geht leider nicht. Ja, und damit ist hoffentlich deine Frage beantwortet, wenn auch vielleicht nicht ganz so 100% zufriedenstellend, geht halt leider so nicht ganz. Aber wie gesagt, es dürfte ja nicht unbedingt jetzt so dramatisch sein. Solange du dich die Google Plus Accounts mitsingst, ist alles wunderbar. Dann gibt es noch was über Google Plus kann noch was, und zwar die Benachrichtigung-Icons, die Notification-Icons, ja, da gab es Probleme beim Alexander. Und zwar schreibt er: Ich habe mir das Galaxy Note 10.1 zugelegt, habe eine Frage dazu, beziehungsweise allgemein zu Tablets. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Die Notification-Bar zeigt nur relativ wenige Symbole an, nämlich nur zwei Stück, wenn man WLAN, Akkustand etc. nicht mitzählt. Ich habe zwei Apps, die dauerhaft ein Symbol anzeigen. Das heißt, für alles Weitere ist kein Platz mehr. Um zu sehen, ob ich eine neue Mail bekommen habe, muss ich die Notification-Bar nach oben ziehen. Gibt es eine Möglichkeit, die Anzahl der Symbole in der Leiste zu erhöhen? Also ich habe mich da mal rangesetzt und habe geguckt. War ja auch schon eigentlich schon letzte Woche gestellt worden, für letzte Woche. Da hatte ich aber zu wenig Zeit gehabt, das gleich zu überprüfen, weil die erst kurz vorher kam. Aber ich habe eigentlich das jetzt nicht nachvollziehen können. Ich habe geschaut und da waren teilweise wesentlich mehr als zwei Icons zu sehen. Und ich kann es nicht unbedingt sagen, dass das zum Beispiel die E-Mail nicht angezeigt wird, verwundert mich sehr. Wenn da auf diesem Galaxy Note 10.1 schon das Jelly Bean drauf ist, dann könnte man hier mal gucken in den App-Einstellungen. Also wenn das Menü aufruft, ich weiß nicht, wie das bei Samsung ist mit dem TouchWiz, da gibt es aber halt Manage Apps und dort kann man dann das Google Mail aufrufen. Ja, jetzt gucke ich mir mal hier gerade an, wo ist es so? Google Mail. Und dort sieht man dann eine Funktion direkt unter dem Namen des Programms. Ja. Moment, hier Show Notifications. Und das sollte auf jeden Fall also ausgewählt sein. Da sollte ein Häkchen dran sein. Wie gesagt, das kann ein bisschen anders aussehen beim Samsung Galaxy. Das ist schon mal die erste Voraussetzung. Das ist nämlich eine systemweite Kontrolle, um jetzt vom System aus der App zu verbieten, hier irgendwie was anzuzeigen. Und dann in den Settings von App, also das heißt, man ruft die Gmail-App auf und geht da rein. Und dort kann man auch nochmal einschalten E-Mail-Notifications, ja, und auch wann eben ihr eine Benachrichtigung kommt. Die sollte ja aber sowieso kommen, weil du sagst, ja, die kannst du in der Notification-Bar sehen, wenn du die nach oben ziehst. Also das sollte nicht das Problem sein eigentlich. Aber wie gesagt, ich kann das nicht 100% bestätigen. Vielleicht ist es auch etwas, was speziell bei Samsung in dieser TouchWiz-Oberfläche mit eingestellt werden kann, weil auch wenn die Tablets von Samsung nicht ganz so so stark verändert wurden, wie jetzt zum Beispiel die Handys, von der Oberfläche her, so ein paar Feinheiten wurden dann doch zu ja, sagen wir mal, der Vorliebe von Samsung eben versehen. Und möglicherweise findest du Einstellungen bei dir, die das regeln, ob eine App dort was anzeigen kann oder nicht. Ja. Also ich habe es, wie gesagt, auf dem Galaxy Tabs mit der TouchWiz-Oberfläche jetzt nicht nachvollziehen können. Da waren die bei den Geräten, wo ich gesehen habe, also schon möglich, dass man wesentlich mehr ansehen kann. Ja. Ja, keine Ahnung, was das ist, aber ich schätze mal, dass das irgendwie eine Einstellungsgeschichte ist. Jo, so, und dann komme ich zur App der Woche. Da ist heute mal ausnahmsweise kein Spiel angesagt, sondern eine kleine App. Und zwar eine Uhr. Oh. Und das Schlimme wird sein, ich hoffe, dass ich noch diesen Monat noch eine weitere Uhr als App der Woche euch präsentieren kann. Da bin ich nämlich schon ganz heiß drauf. Aber diese Uhr, die hat eine spezielle Funktion, ist nämlich eine Weltzeituhr. Das heißt, man kann nicht nur die Zeit einer einzigen Zeitzone anzeigen, sondern eben eine ganze Horde von Städten einstellen, von denen man die Uhrzeit braucht. Ich brauche zum Beispiel regelmäßig die Uhrzeit Tokio, New York und Beijing, genau. Ja, also diese Uhrzeiten brauche ich regelmäßig. Das ist schon ein ganz schönes Hin und Her mit der Umrechnerei und deswegen ist so eine Weltzeituhr ganz okay. Polyclock nennt sich die, kostet gesalzene 2,49 €. Das ist der einzige Knackpunkt an der App. 2,2 Megabyte ist relativ groß für so eine App, aber die ist optisch sehr schön gestaltet. Bietet einmal eine richtig schöne Oberfläche mit 3D animiertem Globus, wahlweise kann man auch eine normale Map einblenden lassen, auf der man sich bewegen kann. Auch den Globus kann man mit Finger drehen. Dann eben schön, je nachdem, wenn man ein Tablet hat, zum Beispiel schön auch an der linken Seite dann die Auflistung der Städte grafisch, sowohl als Analoguhr mit Uhrzeit und die Anzeige, wann zum Beispiel die Helligkeit oder wann die Taghelligkeit beginnt, wenn sie aufhört, ja, alles schön eingezeichnet ist das. Von daher eine ganz tolle Geschichte. Diese Helligkeit-Dunkel-Anzeige, die sieht man auch auf dem Globus und auch auf der Digitaluhr anhand von einer Bar eingeblendet. Ja, finde ich immer richtig gut. So kann man nämlich auf einen Blick schon mal sehen, ja, wo es denn Nacht ist und wo man vielleicht nicht unbedingt jetzt mitten in der Nacht anrufen sollte. Ja. Ist schön. Die Widgets, das war nämlich jetzt erstmal kein Widget. Also es gibt hier, das Programm kann man ohne Widgets aufrufen. Ja, einfach so. Und das finde ich besonders gut, denn Widgets alleine, das braucht nur Platz. Ja, oftmals braucht man eben nicht die ganze Zeit diese Uhr eingeblendet auf der Oberfläche, sondern nur bei Bedarf. Aber wer das lieber mit Widget will, der kann das natürlich auch tun. Es gibt sehr viele verschiedene Größen und Anzeigeformen, zum Beispiel die digital, analog, kombiniert digital, analog, gibt es auch mit Städtenamen, ohne Städtenamen und so weiter und so weiter. Also Da gibt es einiges zur Auswahl. Auch von der Größe her gibt es einiges zur Auswahl, so dass es eigentlich auf jeden Screen irgendwie passen sollte. Und ja, also gut. Ich war da eigentlich gleich der Meinung, ja, das ist die App der Woche wert. Man kann hier auch die Städte eintragen, so wie man möchte. Man kann auch selbst Orte eintragen, ja, Fantasieorte, wenn man will, kann die Zeitzone dazu auswählen, ja, und das auch ein Offset oder eben eine andere Zusatzinfo mit einfügen. Also da bleibt einem alles ganz, ganz frei gestellt, wie man die App eben macht. Und dann ist auch noch was Schönes, man hat eine Alarmuhr mit drin, also einen quasi Wecker beziehungsweise eine Erinnerungsfunktion, die man entsprechend für diese Zeitzone einstellen kann. Für Leute, die viel reisen, ja, in andere Zeitzonen, ist es unverzichtbar, dass man die richtige Uhrzeit einstellt. Das heißt, normalerweise, wenn man sich an etwas erinnern lassen will nächsten Tag, dann muss man genau rechnen, ja, so und so, für wann man den Alarm stellt. Nicht mehr hier. Man kann die Alarme nach bestimmten Zeitzonen stellen. Also wenn man zum Beispiel für einen Alarm Tokio 3 Uhr eingibt, dann ist es Tokio 3 Uhr und nicht etwa, wenn man irgendwie, was weiß ich, in Frankreich losfliegt, ja, Frankreich 3 Uhr. Weil man es dort eingegeben hat, ja, normal, ne, 3 Uhr, Frankreich, ne, drüber, die andere Zeitzone, ja, dann klingelt es 3 Uhr nach französischer Zeit, ja. Also, da haben die richtig mitgedacht. Für ja, Reisende und für Leute, die viel im Internet unterwegs sind und wissen müssen, wann ihr Gegenüber denn noch wach sein könnte oder wann man vielleicht ein wichtiges Gespräch ja noch ein paar Stunden verschiebt, weil vielleicht jemand nachts um 4 Uhr nicht mehr ganz so fit ist, ja, dann ist das natürlich eine richtig gute Sache. Gut, dann war's das für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Berichte, wie gesagt, von Mo müssten eigentlich nächste Woche eintreffen. Da werde ich mich schon mal ran klemmen ans Telefon. Und damit ja, komme ich erstmal dazu, wie ihr mich erreichen könnt. Nämlich über Google Plus. Einfach oben der Suche Plus Ancast angeben. Ja? Oder per Mail rio@thenetcast.com. Und die ganzen Links und Informationen findet ihr auf der Seite ancast.thenetcasts.com. Und immer auf die Mehrzahl achten, ja, thenetcasts.com mit S hinten dran. Und damit sage ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif wie immer. Und bis hoffentlich nächste Mal. Tschüss!